Das Krähennest. Transparenz für die Ohren. Einen schönen guten Tag aus dem Krähennest. Mein Name ist Britta Stephan und ich sitze heute hier zusammen mit dem Reinhard bei der Gesundheitskonferenz in Essen. Und der Reinhard möchte uns gerne ein bisschen was erzählen. Er hatte einen Vortrag vorbereitet, der leider keinen Platz mehr gefunden hat auf der Gesundheitskonferenz. Und weil wir den auf keinen Fall verpassen wollen, haben wir uns überlegt, wollen wir uns den zumindest im Krähennest anhören und anschauen. Reinhard, was möchtest du uns denn heute erzählen? Ja, ich möchte erzählen über die Krankenhausfinanzierung. Das ist, hört sich erstmal als ein sehr spezielles Thema an. Gleichzeitig ist es ein Thema, das auf allen politischen Ebenen eine Rolle spielt, also sowohl in der Kommunalpolitik als auch in der Landespolitik und erst recht natürlich in der Bundespolitik spielt die Krankenhausfinanzierung eine Rolle und sind politische Einflüsse maßgeblich für die Krankenhauspolitik. Außerdem, jeder von uns ist potenziell irgendwann mal Patient im Krankenhaus. Viele waren schon, die meisten vielleicht, sogar bei der seit der Geburt. Deswegen spielen Krankenhäuser eben auch für die Versorgung der Gesellschaft eine ganz große Rolle. Und deswegen halte ich das für ein wichtiges politisches Thema. Und die Menschen, die für uns in der Piratenpartei Politik machen, auf den verschiedenen politischen Ebenen, brauchen, denke ich, auch die Information, wieso die Krankenhausfinanzierung funktioniert und welche politischen Entscheidungen sie dann zu treffen haben. Das ist, glaube ich, kein ganz einfaches Thema, was man mal eben in 5 Minuten erklären kann, oder? Naja, 5 Minuten werden nicht ganz reichen. Ja, es wird vielleicht 10, also der Vortrag selbst ist vielleicht 10, 15 Minuten lang. Kommt drauf an, was du dann noch für Fragen hast. Und mal gucken, was mir einfällt. Genau. Also ich fange einfach mal an. Ich habe da mal eine Übersicht gemacht. Also wenn wir hier Krankenhäuser haben, also das hier ist mal ein Bild des Krankenhauses, in dem ich arbeite, und wir haben einfach, wie gesagt, auf allen politischen Ebenen verschiedene Einflüsse, die dann eine Rolle spielen. Das ist einmal natürlich die Kommune, also der Ort oder die Gemeinde oder der Kreis, in dem das Krankenhaus steht. Einmal, weil das halt einfach verantwortlich ist dafür, dass da die Gesundheitsversorgung in dem Gebiet funktioniert. Aber meist oder häufig sind auch die Kommunen Träger von Krankenhäusern. Also das Krankenhaus gehört der Kommune. Und insofern müssen unsere Kommunalpolitiker oder diejenigen, die in Kommunalparlamenten sitzen, Entscheidungen treffen, die eben auch das Krankenhaus betreffen, weil sie einfach für das Krankenhaus als Träger mitverantwortlich sind. Die nächste Ebene, also Träger können sein eben die Kommunen, es gibt aber auch frei Gemeinnützige, das sind in der Regel Kirchen, oder das war jetzt zu schnell, oder auch private Träger, wie zum Beispiel Röntgenklinikum Helios Asklepios, diese ganzen Firmen, die Krankenhäuser betreiben. Auf der Ebene des Bundeslandes geht es darum, dass das Bundesland den Krankenhausplan festlegt, also eine Krankenhausplanung durchführt und dabei festlegt, welches Krankenhaus in den sogenannten Krankenhausplan aufgenommen wird. Da steht dann auch drin, wie viele Betten in welchen Fachabteilungen vorgehalten werden. In der Regel jedenfalls, also zumindest steht drin, welche Fachabteilungen ein Krankenhaus hat. Und daraus ergibt sich auch der Auftrag, den das Krankenhaus für die Versorgung der Patienten hat. Es gibt ja Krankenhäuser, die haben zum Beispiel nur eine innere Medizin und eine Chirurgie im ländlichen Gebiet, kleine Krankenhäuser, die können halt eben auch nur Patienten behandeln aus diesen Fachgebieten. Und es gibt Krankenhäuser, die haben alle möglichen Fachabteilungen, also Urologie, Gynäkologie, Neurologie, also Nervenerkrankungen, die können halt eben entsprechend mehr Patienten behandeln. Und das steht eben im Krankenhausplan, welche Fachabteilungen in einem Krankenhaus vorhanden sind. Und damit wird eben auch definiert, welche Patienten in den Krankenhäusern behandelt werden. Außerdem ist das Land zuständig für einen Teil der Finanzierung der Krankenhäuser, nämlich für jedes Krankenhausbett oder jeden Krankenhausfall bekommt das Krankenhaus einen Pauschalbetrag, der dazu dient, dass das Krankenhaus in die Lage versetzt wird, die Gebäude und die ganze Infrastruktur instand zu halten. Und wenn das Krankenhaus noch größere Projekte, Bauprojekte beispielsweise hat, wenn es ein neues Bettenhaus baut oder auch größere Geräte anschafft, Dann gibt es auch noch eine Einzelförderung von Seiten des Landes. Das heißt, das Land schießt dort Geld zu. Da kommen wir gleich noch bei den gesetzlichen Grundlagen drauf, wie das funktioniert. Darf ich zu der noch mal eine kurze Zwischenfrage stellen? Du sagtest gerade, dass halt gerade so in ländlichen Gebieten eher dann so die allgemeinen Abteilungen sind, also innere Chirurgie, das, was natürlich auch am meisten gebraucht wird. Gibt es denn da in regelmäßigen Abständen eine Bedarfsermittlung? Jetzt beispielsweise jetzt mal so als für die Kardiologie, wenn vielleicht in dem Gebiet dann halt doch der Bedarf an kardiologischen Abteilungen wächst? Genau. Also ja, das ist relativ komplex. Es wird auf Grundlage der Bevölkerung und auf Grundlage von Krankheitsdaten oder Behandlungsdaten der Bevölkerung wird der Krankenhausplan der Länder jeweils erstellt. In der Regel gilt dieser Krankenhausplan dann immer auch nur einen gewissen Zeitraum und wird dann eben neu gefasst auf Grundlage neuer Daten. Ja, also zum Beispiel jetzt gerade in Nordrhein-Westfalen ist aktuell der Krankenhausplan in Verhandlung. Ich komme aus Hessen. Wir haben vor etwa 2 Jahren ein neues Krankenhausgesetz und einen neuen Krankenhausplan bekommen. Also das wird immer wieder neu bestimmt und da fließen Daten ein von der Erkrankungshäufigkeit der Bevölkerung und daraus wird der Bedarf an bestimmten Fachdisziplinen ermittelt. Das kann relativ fein sein, also dass man wirklich sagt, man plant die Kardiologie oder die also Herzerkrankungen oder man plant die Erkrankungen des Magen-Darm-Trakts, wo die behandelt werden und so weiter. Das ist in Nordrhein-Westfalen relativ kleinteilig, ja. In Hessen zum Beispiel ist es relativ grob, da wird nur gesagt Chirurgie, Innere, ja. Und wie dann darfst du da der Unterschied? Das ist Ländersache. Ach so, hat jetzt nichts mit der Einwohnerzahl zu tun, nee, oder? Okay. Genau, das ist einfach letzten Endes eine politische Entscheidung gewesen, also, dass man in Hessen gesagt hat, man plant nicht mehr die einzelne Fachdisziplin so fein, dass man wirklich unterscheidet, meinetwegen in der Chirurgie zwischen Gefäßchirurgie und anderen, sondern wenn man die Bezeichnung Chirurgie hat, dann darf man alles machen, was chirurgisch ist und hat quasi dafür auch den Versorgungsauftrag. Ah ja. Gut, aber vom Geld her geht es eben einfach darum auch, dass die das Bundesland eben zuständig ist für die sogenannten Investitionskosten, eben einmal über diese Pauschalbetrag pro Bett oder pro Fall. Und durch die Einzelförderung bei irgendwelchen Investitionen, die das Krankenhaus tätigt. Gut, da komme ich gleich, zeige ich gleich noch ein paar Zahlen dazu. Auf Bundesebene, dort wird letzten Endes die Krankenhausfinanzierung geregelt, einmal durch das Krankenhausfinanzierungsgesetz, das eben zum Beispiel bestimmt, dass die Länder zuständig sind für die Förderung, oder die Abrechnung oder die Krankenkassen, die Gesetzgebung der Krankenkassen, also wie die Krankenkassen funktionieren, welche Aufgaben die Krankenkassen haben, was die Krankenkassen jetzt zum Beispiel bei einer Krankenhausbehandlung bezahlen müssen, das wird eben definiert einmal durch das Sozialgesetzbuch, da wird die Aufgabe der Krankenkasse beschrieben und dann gibt es ein spezielles Gesetz, das Krankenhausentgeltgesetz, das regelt, was die Krankenkassen an die Krankenhäuser für die Behandlung einzelner Patienten dann zu bezahlen. Wir haben also einmal auf Länderebene die Investitionen, die bezahlt werden, und auf Patientenebene, die Behandlung des Patienten wird eben durch die Krankenkasse bezahlt. Und die da zugrunde liegende Gesetzgebung ist eben eine Bundesgesetzgebung, der Bundestag letzten Endes zuständig, die entsprechenden Gesetze zu beschließen. Darf ich da noch eine Zwischenfrage zu stellen? Du sagtest gerade mit der Krankenhausfinanzierung auf kommunaler Ebene. Wie ist das denn dann mit den kirchlichen Einrichtungen? Bekommen die denn dieselben Zulagen wie auch die... Ja, okay, wir kommen jetzt zu den Trägern. Okay. Genau. Wir haben das so, dass wir eben 3 Gruppen von Trägern haben, Krankenhausträgern, also von Gruppen, die Krankenhäuser betreiben. Das sind eben einmal die öffentlichen, also die Kommunen in der Regel, oder beim Universitätsklinikum ist das Land selber, außer in Hessen, da gibt's ja inzwischen Privatisiertes. Dann haben wir die privaten Träger, eben wie gesagt private Firmen, häufig börsennotiert, die eben auch mit als Ziel haben, Gewinne zu erwirtschaften. Und wir haben die frei gemeinnützigen Träger, das ist das, was du gerade angesprochen hast, die Kirchen zum Beispiel, die Krankenhäuser tragen. Und wir haben das ja heute in dem anderen Vortrag schon auch gehört, dass hier in Nordrhein-Westfalen zum Beispiel der Anteil der kirchlichen Träger im Verhältnis zum Bundesdurchschnitt sehr, sehr hoch ist. Ja, also hier in Nordrhein-Westfalen sind sehr, sehr viel kirchliche Träger. Gibt es da einen Grund für oder ist das... Das ist historisch bedingt, gehe ich mal davon aus. Ne? Das, früher haben halt die Kirchen häufig diese sozialen Aufgaben wahrgenommen und hier in Nordrhein-Westfalen hat sich das einfach noch relativ lange gehalten. In anderen Bundesländern sind diese Aufgaben ja dann häufig im stärkeren Maße dann auf die Kommunen übergegangen. Also wir haben, und wenn man hier sich diesen einen Kreis anschaut hier oben, dann sieht man, dass man im Jahr 2011 fast eine Drittelung der Krankenhausträger hat. Und es ist völlig unabhängig, welcher Träger das ist. Wenn das Krankenhaus im Krankenhausplan aufgenommen ist, dann bekommt es auch die entsprechenden Zuschüsse vom Land. Ah, okay. Ja? Und hier geht es um die Krankenhäuser, die im Krankenhausplan aufgenommen sind. Und nur die, die im Krankenhausplan aufgenommen sind, dürfen auch regelhaft Patienten behandeln, die in der gesetzlichen Krankenversicherung und Krankenhäuser, die nicht in diesem Krankenhausplan aufgenommen sind, wären dann Privatkliniken, die auch dann nur Privatpatienten so behandeln. Genau. Okay. Ja. Also man sieht hier auch, wie das auf die verschiedenen Bundesländer verteilt ist. Also hier eben das, das ist sehr empfindlich eingestellt, das mache ich mit der Hand, das in Nordrhein-Westfalen eben 67% kirchliche Träger sind. Ja, im Bundesdurchschnitt sind es eben nur 36,5%. Oh ja, ist ein großer Unterschied. Ja, und hier sieht man auch so ein bisschen die Veränderung zum Vorjahr und man sieht, dass die öffentlichen und frei gemeinnützigen Träger stärker abnehmen als die privaten. Also insgesamt ist die Zahl der Krankenhäuser zurückgegangen. Und eben vor allem im Bereich der öffentlichen und der frei gemeinnützigen, was natürlich auch daran liegt, dass viele Krankenhäuser, wenn sie eben Schulden machen, also wenn sie ihre Ausgaben nicht decken können durch die Einnahmen, dann von der Kommune eben an private Träger verkauft werden. Hier sieht man das ein bisschen in der Entwicklung. Man sieht also, dass die privaten Krankenhäuser hier oben, der helle Balken, über die letzten 20 Jahre deutlich zugenommen hat und der Anteil der öffentlichen Träger deutlich abgenommen hat. Was wahrscheinlich dann aber auch zur Folge hat, dass natürlich die Wirtschaftlichkeit in den Krankenhäusern immer größer geschrieben wird, oder? Ja, man spricht auch politisch, also das ist ein Stück weit auch politisch gewollt. Man spricht in der Politik von der Gesundheitswirtschaft, ja, und man will, das ist ein politisches Ziel, auch einen wirtschaftlichen Wettbewerb im Gesundheitswesen haben. Jedenfalls von den bisherigen Regierungen der letzten 20 Jahre. Ne? Also das ist auf Kongressen oder Ähnlichen wird eben immer von Gesundheitswirtschaft gesprochen und zwar ganz bewusst auch mit dieser Intention der freien Marktwirtschaft. Ob das im Gesundheitswesen so sinnvoll ist, darüber können wir dann gleich noch diskutieren. Genau, ja. Aber das ist, wie gesagt, die Politik der Regierungen bisher, dass da auch eine Konkurrenz besteht. Es ist auch so, dass oder ich gehe mal in den Zahlen weiter, weil das ist so ein bisschen Zahl. Die Anzahl der Krankenhäuser, also der einzelnen Einrichtungen, aber auch die Anzahl der Krankenhausbetten ist im Laufe der Jahre zurückgegangen. Und das ist auch ein politisches Ziel. Man hat immer gesagt, im internationalen Vergleich gibt es in Deutschland zu viele Krankenhausbetten und das ist einfach auch zu teuer, weil Krankenhausbehandlung halt eine relativ teure Behandlung ist oder relativ teuer für die Krankenkassen sind. Und deswegen war es ein politisches Ziel, die Krankenhäuser und die Krankenhausbetten zu reduzieren. Und das hat man eben gemacht über diesen wirtschaftlichen Hebel, indem man gesagt hat, wir führen eben eine Marktwirtschaft ein Stück weit im Gesundheitssystem ein und gucken mal, wer da den längsten Atem hat und wer untergeht. Ne? Also das ist so ein bisschen, würde ich einfach auch mal Absicht unterstellen, dass das wirklich so gewollt ist, dass man eben über diese wirtschaftliche Konkurrenz, dass die letzten Endes dazu führt, dass sich die Krankenhäuser insgesamt verringern, weil es eben dann welche gibt, die das eben nicht durchhalten. Auch darüber kann man dann nochmal diskutieren, ob das in so einem Gesundheitssystem wirklich... Interessant finde ich jetzt gerade hier auf der Folie auch noch, wenn man sieht, dass die Krankenhausbetten zwar von der Anzahl her gesunken ist, dass die Bettenauslastung aber trotzdem auch gesunken ist. Genau. Das widerspricht sich erstmal den ersten Blick, wenn man nicht die nächsten Zahlen sieht. Da sieht man nämlich deutlich, dass auch die Verweildauer gesunken ist. Mhm. Ne? Also das ist die ganz helle Kurve, die sieht man eigentlich kaum, aber die geht hier so stetig abwärts. Übrigens, das ist jetzt ab dem Jahr 2000. Aber man sieht hier auch, dass die durchaus schon im Jahr 2000 und 2002 und 2003 sehr stark gefallen ist. Sie ist auch vorher schon gefallen. Sie war nämlich auch schon mal viel weiter oben. Und eben nicht, was man immer so behauptet, erst mit der Einführung dieser sogenannten DRGs, dieser Fallpauschalen, die sind erst 2003, 2004 eingeführt worden. Ja, also das war eine Entwicklung, die vorher schon stattgefunden hat. Aber auf die Fallpauschalen komme ich auch gleich nochmal drauf. So, jetzt, warum sinkt die Bettenauslastung? Weil eben die Verweildauer sinkt. Ne? Damit sinken auch insgesamt die Anzahl der Belegungstage, ja, also der Tage, die ein Patient im Krankenhaus verbringt. Und es gibt noch einen zweiten Effekt, nämlich je kürzer die Verweildauer ist, desto niedriger wird automatisch die Auslastung, weil immer der letzte Tag, der Entlassungstag, nicht mitgezählt wird. Und der Anteil der Entlassungstage ist ja umso höher, je geringer die Gesamtverweildauer ist. Ne? Also deswegen gibt es diesen Effekt bei der Bettenauslastung. Also man kann rein rechnerisch, auch wenn das Krankenhaus voll belegt ist, ja, wird man je nach Fachabteilung und eben der Verweildauer nicht über eine Auslastung von 85% rauskommen. Okay. Ja? In der Psychiatrie, wo die Patienten sehr, sehr lange liegen, da kommt man dann auf 90 oder auch über 90% Auslastung. Aber in normalen, also Anführungszeichen, normalen Fachdisziplinen, sogenannten somatischen Fachdisziplinen, ist die Auslastung, sinkt die Auslastung eben mit der Verweildauer automatisch. Einfach, das ist ein Rechenproblem. Gibt es denn da so ein Richtwert, wo man sagen kann, so eine Auslastung sollte so ein Krankenhaus schon haben? Das eben genau das steht im Krankenhausplan. Ja, da, also zum Beispiel in Hessen, da kenne ich das ganz gut, da steht im Krankenhausplan, also für das Fachgebiet Chirurgie, haben wir die an Bevölkerungsentwicklung in einer bestimmten Region, die und die Erwartung. Damit haben wir die Erwartung, dass Behandlungsfälle in der Chirurgie in dieser, also in einer gewissen Anzahl steigen oder sinken. Und bei einer Normauslastung in der Chirurgie, und die wird dann festgelegt, also die Auslastung in der Chirurgie ist dann durchschnittlich bei 80%, ja, da brauchen wir dann entsprechend viele Betten. Ne? Mhm. Also Anzahl der erwarteten Krankenhausfälle und dann nochmal 20%, also ne, 20% drauf, und so viele Betten braucht man dann. Ah ja, okay. Ja? Gut, also man sieht, was man auch sehr deutlich sieht, was auch von den Krankenkassen natürlich dann sehr stark kritisiert wird, ist, dass die Fallzahlen dagegen gestiegen sind. Ja, da kommen wir auch nochmal gleich drauf, was das für Effekte sind. Ja, das ist ein Krankenhaus, ein kommunales Krankenhaus, das auch vor relativ kurzer Zeit ein neues Gebäude bekommen hat. Und ich zeige das Bild deswegen, weil das gerade dieses Krankenhaus sehr eindrucksvoll darstellt, welche Probleme es im kommunalen Bereich mit den Krankenhäusern gibt. Das ist das Krankenhaus Offenbach. Das Krankenhaus Offenbach hat jährlich über 80 Millionen Euro Schulden. Boah. Ja. Und zwar Schulden, die obwohl die Patienten halt die Behandlung der Patienten bezahlt wird, wie in allen Krankenhäusern auch, und obwohl das Land natürlich einen Teil dieses Bauvorhabens auch finanziert ist. Aber es hat eben, das Land hat nur einen Teil des Bauvorhabens finanziert, und letzten Endes hat man sich ähnlich wie Berlin, ja, also Flughafen Berlin, ne? Hat man sich dann auch bei den Baukosten möglicherweise etwas verschätzt und hat sich auch verschätzt in Bezug auf die Effekte, die so ein Neubau dann hat, auf die Patientenzahlen, weil das ist dann durch Kredite finanziert worden, aber die muss man ja dann auch irgendwie abbezahlen. Das muss man ja irgendwo auch wieder erwirtschaften. Also das ist sozusagen, dieses Gebäude ist sozusagen das BER des Krankenhauswesens, ne? Also OF, ja. Das ist kein Einzelfall, da gibt es ganz viele von, nicht nur in Hessen, auch in anderen Bundesländern. Und das ist einfach ein Problem, weil die Kommune Offenbach ist auch pleite. Mhm. Ja, die kann das auch nicht finanzieren. Ja, also man sieht ja im Moment recht viele Krankenhäuser, die anbauen, umbauen, sich modernisieren. Ja. Das ist ja ein riesen Kostenapparat, der da entsteht auch. Ja, auf der anderen Seite, wenn man eben selber mal im Krankenhaus ist, das eben seit Jahren nicht modernisiert worden ist, dann weiß man auch, welche Zustände da sind. Es sind auch andere Erwartungen. Also früher war es kein Problem, Patienten in Vierbettzimmer unterzubringen. Das ist heute, geht keiner mehr in das Krankenhaus. Nicht wenn die mehr gerne. Nee. Genau, ja. Also das nur mal so als Beispiel, dass es eben nicht nur bei den Großprojekten Flughafen oder Stuttgart 21 oder was weiß ich solche Probleme mit der Finanzierung gibt, sondern eben auch im Krankenhausbereich. Und das ist dann, weil die Krankenhäuser eben meistens von der oder häufig dann auch von der Kommune getragen sind, das ist dann auch einfach ein Problem der Kommune ist. Ja, jetzt sitzen in Offenbach zum Beispiel auch Piraten im Parlament. Ja, und die sagen, also das Regierungspräsidium hat dann irgendwann gesagt, also Offenbach, wir verbieten euch, hier weiter Geld reinzustecken, ihr müsst das Krankenhaus verkaufen. Ne? Mhm. Dann haben die Piraten dann gesagt, nee, wir wollen aber nicht einen privaten Träger, sondern wir wollen, dass das Krankenhaus in öffentlicher Hand bleibt. Ja? Mhm. Also da sitzt die Kommunalpolitik zwischen den Stühlen, weil das Geld muss ja jetzt irgendwo herkommen. Ne? Und das hier ist so eine meiner Lieblings-Internetseiten, kliniksterben.de, da stehen dann immer täglich irgendwelche Berichte über Krankenhäuser, die eben finanzielle Probleme haben. Kann man mal gerne reingucken, da kriegt man einen ganz guten Überblick über die Krankenhäuser, die einfach finanzielle Probleme haben. Und die Kommunalpolitik sitzt halt einfach zwischen den Stühlen, ja, weil sie auf der einen Seite natürlich dafür sorgen muss, dass die Bevölkerung versorgt wird, und die Arbeitsplätze erhalten werden. Sie will auch Arbeitsbedingungen für die Mitarbeiter im Krankenhaus haben, die eben möglichst gut sind im öffentlichen Dienst oder wie auch immer. Entschuldigung. Und natürlich hat man ja auch schon ganz viel reingesteckt in so ein Krankenhaus und will natürlich jetzt nicht, dass diese bisherigen Investitionen dann flöten gehen. Auf der anderen Seite, wenn ein Defizit besteht und immer weitere Zuschüsse sind, dann kann das eben die Kommune auch nicht leisten. Das sind ja auch Steuergelder, das sind ja auch Gelder von. Wir müssen uns immer vor Augen halten, dass das ganze System ja von uns allen finanziert wird. Das sind ja alles, ist ja alles Geld, das wir in Form von Krankenversicherungsbeiträgen, ja, für die Krankenhausbehandlung und in Form von Steuern dann für die Investitionen finanzieren. Und jetzt müssten wir dann eben nochmal Steuergelder verwenden, um eben die Defizite des Krankenhauses zu schützen. Also da ist ein echtes Problem. Und für Städte, die selber Schulden haben oder sich selber unter irgendeinen Rettungsschirm oder sonst was begeben müssen, ist das einfach nicht mehr möglich zu leisten. Und das ist eben das andere Problem. Und wir haben natürlich strukturelle Probleme. Also wenn man sich die Krankenhausdichte mal anguckt, natürlich haben wir ländliche Regionen, wo die Krankenhäuser sehr weit verstreut sind. Aber wir haben auch Gebiete, wo die Krankenhausdichte halt sehr hoch ist und wo man sich dann ehrlicherweise jetzt unter übergeordneten Gesichtspunkten doch mal fragen muss, brauchen wir da wirklich jedes einzelne Krankenhaus? Mhm. Das ist ja ein politisches Problem. Also das ist die politische Zwickmühle, in der man da steckt. Ja, auf der einen Seite eben natürlich dann einzutreten für sein Krankenhaus in der Region, auf der anderen Seite natürlich auch politisch möglicherweise entscheiden zu müssen, dass dieses Krankenhaus, also dass die Behandlung der Bevölkerung jetzt nicht gefährdet ist, wenn dieses Krankenhaus vielleicht dann doch zugemacht wird, aber dafür dann mehr Finanzmittel zur Verfügung steht, um in anderen Krankenhäusern vernünftige Medizin zu machen. Mhm. Das ist einfach so eine politische Zwickmühle, in der man steckt und wo wir dann auch irgendwann mal Wege finden müssen, uns zu entscheiden. Und das sind halt gerade die Kommunalpolitiker, die diese Entscheidungen dann zu treffen haben. Was man ja in letzter Zeit, finde ich, sehr gehäuft beobachtet, ist, dass ja verschiedene Krankenhäuser fusionieren gemeinsam. Ist das denn was, wo du sagst, das hältst du für sinnvoll? Ob jetzt unbedingt eine gesellschaftsrechtliche, also ne, Fusion notwendig ist, immer in jedem Fall ist die Frage. Auf jeden Fall ist es wichtig, dass die Krankenhäuser zusammenarbeiten, in der Form, dass sie das eben nicht zum Beispiel so eine Herzkatheteruntersuchung, also beim Herzinfarkt, dass man da quasi die Herzgefäße sich angucken kann mit so einer Katheteruntersuchung, dass diese Plätze nicht unbedingt jetzt in einer Region an jedem Krankenhaus sind, sondern dass vielleicht das eine Krankenhaus sagt, pass auf, ich mache das, ja, und dafür macht das andere Krankenhaus was anderes. Ne, weil nochmal hier Beitragsstabilität, also wir zahlen das ja alles über unsere, ja, das wird uns ja alles verloren abgezogen, ne? Also das Geld steht uns dann ja nicht mehr zur Verfügung, was wir in die Krankenkasse einzahlen müssen. Oder dann, also auf der einen Seite und auf der anderen Seite eben über Steuern. Deswegen muss man einfach auch politisch klar sagen, dass man verantwortlich mit diesem Geld umgehen will. Ja, und man kann nicht nur auf die eine Seite gucken und sagen, wir wollen aber unbedingt jedes Krankenhaus überall halten. Ja. Und die Frage ist halt, ob man diese Entscheidung eben wirklich, wie ich das vorhin schon angesprochen habe, über den wirtschaftlichen Hebel macht. Also einfach sagt, wir schrauben da einfach die wirtschaftlichen Schrauben so an, bis dann der Wasserstand so hoch ist, dass das ein oder andere Krankenhaus dann keine Luft mehr kriegt, ja, und aufgeben muss. Oder ob man nicht diese Entscheidung vielleicht in irgendeiner Form ehrlicher trifft, ja, indem man eben wirklich sagt, pass auf, so geht das nicht weiter, wir müssen hier eine Entscheidung treffen und sich dann vielleicht wirklich auch mit den Betroffenen zusammensetzt und in der gesamten Region zusammensetzt und ein Konzept erarbeitet, wie man das löst. Das wäre für mich so der, sage ich mal, Piratiker-Ansatz, sowas zu lösen. Okay. Das ist dann auf der Ebene der Landespolitik eben die Grundlage dieser Paragraph 4 des Krankenhausfinanzierungsgesetzes, dass eben Krankenhäuser dadurch wirtschaftlich gesichert, dass ihre Investitionskosten im Wege der öffentlichen Förderung übernommen werden. Ja, das ist das, was ich ansprach mit dem, dass das Land Investitionskosten der Krankenhäuser übernimmt. Und hier steht, die Investitionskosten werden im Wege öffentlicher Förderung übernommen, ne? Das ist keine Einschränkung, aber wir haben hier einen sehr großen Unterschied in den Ländern. Also das ist nochmal eine Ansicht, wie Investitionen von Krankenhäusern finanziert wird. Und da sieht man, dass die Fördermittel eigentlich nur einen geringen Anteil ausmachen, je nach Größe des Krankenhauses ein bisschen unterschiedlich, und dass das Krankenhaus ganz vieles eben doch aus sogenannten Eigenmitteln finanziert, also aus Geld, das eben entweder vom Träger zur Verfügung gestellt wird oder über die Krankenhausbehandlung dann quasi als Gewinne aus der Krankenhausbehandlung oder aus Leistungen, die das Krankenhaus noch nebenher erbringt, also zum Beispiel Chefarztbehandlung oder Einbettzimmer oder solchen Sachen. Aus diesen Geldern wird ein Großteil der Investitionen übernommen und die Förderung des Landes macht eigentlich nur einen Teil aus, obwohl auf der Folie vorher ja stand, die Förderung, also ne, die Investitionen werden quasi vom Land übernommen. Und man sieht auch, dass das von Land zu Land sehr unterschiedlich ist, wie die Betten gefördert werden. Ich will jetzt diese Folie auf die Zahlen so im Einzelnen gar nicht unbedingt eingehen. Einfach nur die Aussage, die dahinter steht, ist, jedes Land hat eine unterschiedliche Höhe an Förderung für die Krankenhäuser, was eben von Land zu Land dann auch eine gewisse Ungerechtigkeit schafft. Sagen wir zum Beispiel, in Bayern werden die Krankenhäuser noch ganz gut gefördert und in Nordrhein-Westfalen, das ist eher sagen, bei der Förderung der Krankenhäuser zum Beispiel Schlusslicht. Ja? Also einfach nur die Aussage, da ist einfach ein Unterschied von Bundesland zu Bundesland und auch da die Frage, warum ist das so, muss das so sein und macht das Sinn? Dann kommen wir auf die Ebene der Bundespolitik, denn in diesem Paragraph 4 steht eben einmal die Investitionskosten und als zweiter Punkt, dass eben leistungsgerechte Erlöse aus Pflegesätzen zu bezahlen sind. Pflegesätze ist so ein Begriff, der ist historisch bedingt, dass das so heißt. Das bedeutet einfach, dass für die Krankenhausbehandlung eben entsprechende Gelder an das Krankenhaus fließen für jeden Patienten, der im Krankenhaus behandelt wird. Und das zu regeln, ist einfach Bundespolitik. Ja, und diese Zahlung ist aber unabhängig vom Pflege, vom Aufwand der Pflege, oder? Nee, da kommen wir gleich zu. Kommen wir noch zu, genau. Okay. Bis 2003 gab es nämlich sogenannte, also tatsächlich Pflegesätze, also Tagessätze. Das heißt, jeder Tag, den der Patient im Krankenhaus lag, gab es einen bestimmten Betrag für den Patienten. Das war dann aufgeteilt in einen sogenannten Basispflegesatz, der sozusagen die Grundleistung, also Bett und Infrastruktur und Essen und so weiter abdeckt, ja. Und in einen Abteilungspflegesatz, der war dann eben von in der Chirurgie anders als in der Inneren. Und das war bis 2003 oder 2004 der Fall. Das gab da so eine Übergangsphase. Das sah dann so aus im Prinzip. Also die bunten Säulen unten, das ist das, was das Krankenhaus jeden einzelnen Tag bekommt, ne? Und das Gelbe ist der Basispflegesatz und das Blaue dann eben der Abteilungspflegesatz für die innere Medizin und das Grüne dann für die Chirurgie, wenn der Patient dann am vierten Tag in die Chirurgie gelegt worden ist. Die grauen Säulen im Hintergrund, das ist dann das Ganze einfach aufsummiert. Das heißt, wenn der Patient 10 Tage lag, dann hat er eben etwas mehr, er hat das Krankenhaus eben 2600 Euro dafür bekommen. Ne? Einfach die Summe der einzelnen Tage. Ja. Das ist jetzt nur beispielhaft, also die Pflegesätze nur so als Beispiel angenommen. Mhm, okay. So war das früher. Das hat natürlich, ja, das muss man sich auch klar machen, immer wenn Geld fließt, ja, entstehen bestimmte Interessen. Ja, man will natürlich, dass immer möglichst viel Geld fließt. Das heißt, jede Finanzierung von Krankenhausleistungen löst natürlich Anreize aus, ja, die gewünscht sein können, aber auch Anreize, die vielleicht nicht gewünscht sein können. Der Anreiz, der jetzt hier ausgelöst wird, wenn jeder Tag, den der Patient im Krankenhaus liegt, bezahlt wird, ist, dass der Patient länger im Krankenhaus bleibt. Genau. Ja. Und genau das wollte man eben nicht mehr, sondern man hat gesagt, die Verweildauer in Deutschland viel zu hoch und müssen wir müssen wir senken, im Vergleich zu anderen Ländern. Also hat man die sogenannten Fallpauschalen eingeführt. Das heißt, Fallpauschalen werden über die sogenannten DRGs, DRG heißt Diagnosis Related Groups, vergütet. Die wurden 2003 bzw. 2004 eingeführt für alle Akutkrankenhäuser außer psychiatrischen Krankenhäusern. Dafür gab es dann ein extra Gesetz und diese DRGs sind sogenannte Fallpauschalen. Das heißt, ein Fall gibt einen Preis. Also es ist egal, zeige ich gleich. Im Grunde ist es egal, wie lange der Patient im Krankenhaus liegt. Das gibt einen Preis. Und pauschal, das heißt, es gibt auch für gleiche Leistungen gleicher Preis. Diese Pflegesätze, die ich gezeigt habe, die war früher von Krankenhaus zu Krankenhaus unterschiedlich. Ja? Und zwar teilweise extrem unterschiedlich. Jetzt mit den Fallpauschalen wollte man, dass egal, wo ich mir den Blinddarm operieren oder Blinddarm operiert wird, ob das jetzt, was weiß ich, in Köln oder in Recklinghausen ist, ja, dass dafür der gleiche Preis bezahlt wird. Und dabei ist es dann aber auch unabhängig vom Alter oder von der körperlichen Fitness? Nicht ganz, sondern dieses DRG heißt Diagnosis Related Groups. Diagnosebezogene Fallgruppen, das heißt, es spielt eine große Rolle, welche Diagnose der Patient hat, aber nicht nur welche Diagnose, sondern, und es unterscheidet zum Beispiel auch zwischen dem Alter oder anderen Nebenerkrankungen, die der Patient hat, die fließen alle mit ein und daraus erfolgt eine Bewertung, ja, und je nachdem, wie diese Bewertung dann ist, gibt es dafür entsprechendes Entgelt. Also man kann jetzt nicht pauschal sagen, dass jemand, der wegen einer Blinddarmentfernung im Krankenhaus liegt, pauschal 4 Tage bezahlt bekommt oder das Krankenhaus ist 4 Tage pauschal bezahlt bekommt. Dabei ist es egal, ob ein 20-Jährige oder eine 80-Jährige, sondern bei der 80-Jährigen wird dann auch nochmal dazu geguckt, ob die vielleicht noch eine Demenz hat. Also zum Beispiel bei der Blinddarmentzündung, da unterscheidet sich nach dem Alter, ob älter als 14 oder nicht, zum Beispiel. Das sind schon mal unterschiedliche Fallpauschalen. Oder auch, ob Nebendiagnosen vorhanden sind oder nicht. Das fließt da mit ein. Also wenn zum Beispiel da eine Infektion stattgefunden hat nach der Operation, dann gibt es einen höheren Wert, weil der Aufwand der Behandlung dann höher war. Ja, okay. Mit der Einführung dieses Systems waren verschiedene Ziele verbunden, nämlich eben vor allem die Verkürzung der Verweildauer, indem man eben gesagt hat, wir machen das als Fallpauschale, dann fällt die Abhängigkeit der Verweildauer weg. Ja? es war auch verbunden eine stärkere Transparenz. Dadurch, dass ich jetzt immer Diagnosen und Leistungen angeben musste, die ich erbracht habe im Krankenhaus, kann ich diese Daten auch besser auswerten und kann sagen, was für Leistungen werden überhaupt im Krankenhaus erbracht. Ich konnte Krankenhäuser miteinander vergleichen, in denen ich geguckt habe, welche Abrechnungen hat denn das eine Krankenhaus, wie viel Blinddarmabrechnungen hat das eine Krankenhaus und wie viel Blinddarm das andere Krankenhaus, wie viel Komplikationen bei Blinddarmentzündungen hat das eine Krankenhaus. Und aber ich erhöhe natürlich auch den Dokumentationsaufwand dadurch. Ne? Genau, das ist das Problem. Ich muss natürlich nur, was ich erfasse, kann ich auch auswerten. Und das ist so ein bisschen, oder das ist eine der stärkeren Kritiken daran, dass die Dokumentation in diesem System natürlich deutlich höher ist als ohne. Wobei man natürlich auch sagen muss, Dokumentation dient jetzt nicht nur der Abrechnung. Ja? Also Dokumentation dient ja auch dem Patienten letztendlich, weil damit die Ärzte, die den Patienten behandeln, sich untereinander informieren. Mhm. Oder nicht nur die Ärzte, alle, die an der Behandlung beteiligt sind, sich ja gegenseitig untereinander informieren. Und Dokumentation dient ja auch einfach festzuhalten, was ist mit dem Patienten im Krankenhaus passiert und dient auch dazu, zum Beispiel sich dann selber, wenn man sich zum Beispiel selber rechtfertigen muss, dass man den Patienten auch nach medizinisch korrekten Kriterien behandelt hat. Ne? Also, dass man da keine Fehler gemacht hat zum Beispiel. Das wird immer gerne weggelassen, aber das ist eigentlich, sind auch Aufgaben der Dokumentation. Aber natürlich ist der Dokumentationsaufwand auch für die Abrechnung nochmal gestiegen, weil man natürlich viele Dinge jetzt dokumentieren musste oder muss, ja, einfach damit sie auch zur Abrechnung kommen. Ja, weil die Leistung, die ich, also den Aufwand, den ich für die Behandlung durchführe im Krankenhaus, ne, also die Arbeit des Pflegepersonals, die Unterstützung, die der Patient braucht, wenn er beispielsweise nach einem Schlaganfall Lähmungserscheinungen hat. Dieser Aufwand, den muss das Krankenhaus ja auch irgendwie refinanziert bekommen. Es kann ja nicht einfach nur sagen, er hat jetzt einen Schlaganfall ohne Nebenerkrankungen, wenn sie nur die Schlaganfälle so abrechnet, aber immer die Patienten unterstützen muss, dass die aus dem Bett kommen, dann wird es irgendwann nicht richtig laufen, sondern natürlich muss der Fall möglichst so abgebildet werden, in dem Aufwand abgebildet werden, den er auch verursacht hat. Mhm. Wobei, wie gesagt, also Transparenz war ein wesentlicher Aspekt, in dem man jetzt eben einfach untereinander vergleichen konnte. Und auch die Frage der Wirtschaftlichkeit. Es wird halt ein Teil des Kostenrisikos auf den Leistungserbringer, auf das Krankenhaus verlagert. Also vorher war es so, wenn der Patient jetzt einfach wegen einer Komplikation sehr lange liegen musste, ja, dann hat das ja immer jeden Tag die Krankenkasse bezahlt. Wenn ich jetzt so eine Fallpauschale habe, wo ich, egal ob der Fall kurz oder lang liegt, den gleichen Betrag bekomme, dann ist natürlich mein Risiko, wenn der Patient länger liegt. Das sieht man jetzt gleich. Was natürlich den Anreiz erhöht, den Patienten früher zu entlassen. Genau. Und so entsteht Wettbewerb. Ja, aber das war ja eins der Ziele, ne? Die Verkürzung der Verweildauer. Genau. Ja. Gibt es diese Diskussion um die blutige Entlassung, genau. Also ob man den Patienten, ob die Krankenhäuser den Patienten zu früh entlassen. Da gibt es Mechanismen, die das verhindern sollen. Also so, das ist nun mal ein Beispiel. Das sind so Daten, oder das ist so eine DRG, die hat so einen Code, so eine Abkürzung, dann hat sie einen Text, also Herzinsuffizienz und Schock ohne äußerst schwere Begleiterkrankungen. Hier sieht man also schon, es gibt einmal Herzinsuffizienz ohne äußerst schwere Begleiterkrankungen und wahrscheinlich wird es dann eine geben mit äußerst schweren Begleiterkrankungen. Die heißt dann auch F62, aber eben nicht B, sondern A. Ja? Also das ist so die Unterscheidung. Dann in welchem Bereich die erbracht worden ist, dann die sogenannten Bewertungsrelationen. Daraus errechnet sich dann hinterher der Betrag, den man bekommt. Es ist hier eine mittlere Verweildauer angegeben, also durchschnittlich über alle Krankenhäuser liegen die Patienten im Mittel 9 Tage. Und es gibt eine sogenannte untere Grenzverweildauer und eine obere Grenzverweildauer. Diese untere Grenzverweildauer soll eben verhindern, dass der Patient zu früh entlassen wird, indem... Darf ich da mal fragen, ist das jetzt eine realistische Abbildung so? Ja. Okay. Also das ist kein Geld hier oben, sondern das ist ein Punktwert. Aber ich staune jetzt darüber, dass jemand mit einer Herzinsuffizienz und einem Schock 2 Tage mindestens im Krankenhaus bleiben soll. Also das erscheint mir sehr wenig. Ja, das ist ja nur eine Rechengröße. Also ja. Und Herzinsuffizienz, das kann ja auch auch einfach sein, dass der 3 Tage lang seine Medikamente zu Hause nicht genommen hat und sobald man ihn wieder einigermaßen einstellt, funktioniert das Herz wieder. Ja? Aber gut, das sind ja jetzt medizinische Details. Ja, aber, klar. Ja, aber es überrascht mich gerade ein bisschen. Ja. Aber das ist ja, letzten Endes ist das nur eine Rechengröße. Nämlich, das bedeutet, dass ab Tag, also bis Tag 2, ich nicht den vollen Betrag für diese DRG bekomme, sondern ich muss Abschläge bezahlen. Das sieht man jetzt gleich nochmal. Also das ist quasi so der Katalog nochmal, das ist in Tabellenform. Das sind aber die gleichen Daten und hier sieht man das. Ne? Also ich habe mal angenommen, einen Basisfallwert von 2.989,37. Das war 2011, glaube ich, der Basisfallwert. Und dieser Basisfallwert für das Land Hessen, ja, und das ist jetzt auch wieder Bundesländer unterschiedlich, der wird multipliziert mit dieser Bewertungsrelation 0,88. Und zwar egal, ob der Patient 3 Tage liegt oder 17 Tage, ja. Ne, ich bekomme immer den gleichen Betrag dafür. Also das ist der Betrag, den ich für den Patienten bekomme. Das ist jetzt kein Tagessatz wie bei dem anderen Bild, sondern das ist der Betrag, den ich bekomme. Mhm. Wenn der Patient extrem lange liegt, weil irgendwelche Komplikationen auftreten, dann hat man gesagt, okay, das kann man jetzt nicht alles nur zulasten des Krankenhauses gehen lassen, da kommt dann ein Zuschlag, so dass dann hier pro Tag dann doch, wenn der Patient sehr lange liegt, die das Krankenhaus noch Geld bekommt. Aber wenn der Patient sehr kurz liegt, dann soll die Krankenkasse auch nicht alles bezahlen, sondern dann gibt es eben entsprechende Abschläge, das heißt, dann wird etwas von diesem Bewertungsrelationen abgezogen und ich bekomme eben weniger Geld dafür. Ja. Jetzt mal so als reine Verständnisfrage. Du sagtest gerade, wenn der Patient dann über die 17 Tage, jetzt mal einfach bleiben wir bei dem Beispiel, darüber hinaus im Krankenhaus ist, weil er irgendwelche Komplikationen entwickelt hat. Jetzt unterstelle ich mal ganz böse, wo liegt denn dann der Anreiz des Krankenhauses, den Patienten innerhalb der 17 Tage wieder so fit zu haben, dass er dann auch nach Hause kann? Ja, der Anreiz liegt darin, dass wenn der Patient länger als 17 Tage liegt, die Krankenkassen den medizinischen Dienst zu uns schicken und überprüfen, ob denn wirklich die Verweildauer so lange nötig war, wie wir sie angegeben haben. Also ich kann nicht einfach nur sagen, naja, der erscheint mir noch nicht fit genug, den behalte ich noch mal ein paar Tage länger da, sondern genau. Da muss schon wirklich ein medizinischer Grund für vorliegen. Also in diesem Bereich, wo Abschläge sind und in dem Bereich, wo Zuschläge sind, interessieren sich die Krankenkassen sehr wohl noch, wie lange der Patient im Krankenhaus liegt. Und sie haben ein Instrument dafür, nämlich den medizinischen Dienst. Den können sie beauftragen, die Krankenhausrechnung zu überprüfen und zu sagen, war es denn nötig, dass der Patient länger liegen musste oder hätte er innerhalb der oberen Grenzverweildauer behandelt werden können. Mhm. Und dann guckt sich der medizinische Dienst die Krankenakte an und wenn der, da kommt es dann eben wieder auf die Dokumentation an, ne? Mhm. Wenn da drin steht, dass irgendwelche Untersuchungen, zwischen 2 Untersuchungen 3 Tage vergangen sind und nichts da in der Kurve steht, dann wird der medizinische Dienst sagen, also das kann ich jetzt nicht nachvollziehen, warum das jetzt notwendig ist und wird die Tage streichen. Das ist natürlich auch wieder noch ein Riesenaufwand, der damit verbunden ist und es gibt auch eine Reihe von Problemen. Aber natürlich hat die Krankenkasse grundsätzlich das Recht, die Abrechnungen da zu überprüfen, ob das auch alles medizinisch korrekt war. Sie dürfen ja nur bezahlen, was medizinisch notwendig ist. Also wie gesagt, es ist völlig egal, ob der Patient 3 oder 17 Tage liegt, es gibt das gleiche Geld. Das heißt Pauschale. Mhm. Okay. Und wenn er jetzt kürzer liegt, wird eben ein entsprechender Anteil abgezogen für jeden Tag. Da gibt es eben einen Wert in dieser Tabelle, die sagt, für jeden Tag, den der Patient unter der unteren Grenzverweildauer liegt, ziehe ich was ab. Und wenn der Patient länger liegt, dann schlage ich was dazu. Mhm. Und dann hat man eben einfach noch gesagt, ja, wenn das jetzt können natürlich, wenn wir die Fälle bezahlen, dann können die Krankenhäuser ja sich absprechen und sagen, pass auf, ich behandle den Patient 3 Tage, dann schicke ich ihn zu dir. Dann kann jeder von uns einen eigenen Fall abrechnen. Da hat die Krankenkasse gesagt, nee, das wollen wir nicht. Eigentlich wollen wir, dass wir dann nur einmal zahlen müssen. Hat das Krankenhaus gesagt, die Krankenhausseite gesagt, oh nee, das ist aber viel zu aufwendig, dann zu gucken, welche Patienten, ja, wenn wie teilt man jetzt dann so eine Pauschale untereinander auf und so. Also es ist uns schon wichtig, dass jedes Krankenhaus selber eine Abrechnung stellen kann. Und dann hat man sich eben letzten Endes geeinigt, beziehungsweise es wurde dann beschlossen, dass wenn der Patient nicht bis zur mittleren Verweildauer im Krankenhaus behandelt wird, dass man dann nochmal, wenn er verlegt wird in ein anderes Krankenhaus, dass man dann nochmal abschlägt. Mhm, okay. Aber das sind schon sehr extreme Details, das jetzt nur der Vollständigkeit halber, weil ich das nicht gut habe. Das Problem bei diesem Fallpauschalensystem ist, wenn man hier jetzt mal betrachtet, die hellen Balken sind die Erlöse, die ich also bekomme, je nachdem, wie lange der Patient liegt. Und rein beispielhaft jetzt mal die dunkleren Balken sind die Kosten, die so ein Patient dann verursacht. Mhm. Ja? Dann habe ich einfach für jeden Patienten mehr oder weniger irgendwo einen Punkt, wo die Kosten die Erlöse übersteigen. Natürlich, ja, das ist ein ganz, also das ist ein systemimmanenter Anreiz, das ist in dem System drin. Versuche ich als Krankenhaus meine Patienten so zu behandeln, dass sie in dem Bereich liegen, wo die Erlöse höher sind als die Kosten. Das ist völlig klar. Ja, das ist ja gewollt. Ja, ich habe ja gesagt, Wirtschaftlichkeit oder wirtschaftliche Betrachtungsweise ist gewollt. Also das war jedem bewusst, der dieses System eingeführt hat. Ja. Das heißt, ich habe bestimmte Bereiche, wo möglicherweise Kosten und Kosten höher sind als Erlöse, und ich habe andere Bereiche, wo Erlöse höher sind als die Kosten. Und ich versuche natürlich als Krankenhaus die Patienten oder die Masse der Patienten so zu behandeln, dass die Erlöse höher sind als die Kosten. Ja, und das ist einfach so ein bisschen das Problem. Ja, das ist so ein Comic von so einer Internetseite, die heißt drippenspreizer.de, will ich der Vollständigkeit halt noch angeben, weil ich die Quelle nicht runtergeschrieben habe. Das ist halt so ein bisschen die Kritik an diesem System, dass gesagt worden ist, ja, die Krankenhäuser, die stellen jetzt so Leute wie mich an, die sich nur damit beschäftigen, wie man die Abrechnung optimieren kann, ne, und wie man eben möglichst viele Patienten so abrechnen kann, dass die Erlöse höher sind als die Kosten. Mhm. Aber wie gesagt, das ist natürlich ein in dem System immanenter Anreiz, und das ist so gewollt, ja, dass man wollte eine wirtschaftliche Betrachtungsweise einbringen. Früher haben die Krankenhäuser mussten nur ihre Kosten nachweisen, und das mussten dann die Krankenkassen bezahlen. Heute sagt man, nein, die Kranken, also da muss irgendwo ein wirtschaftliches Steuerungselement rein. Deswegen finde ich die Diskussion schwierig, dass man heute darüber diskutiert, dass zum Beispiel die Fälle steigern, weil das die einzige Möglichkeit ist für die Krankenhäuser, ja, eben auch mehr Erlöse zu erzielen, indem man eben mehr Fälle behandelt. Ne? Das ist, ja, damit eben auch die steigenden Kosten, die ja auch steigen, zu decken. Das ist einfach so, man hat da ein System implementiert, wo es um wirtschaftliche Elemente geht, und deswegen ist es einfach, muss man sich nicht wundern, wenn dann sich eben auch Krankenhäuser wirtschaftlich verhalten, und wenn dann natürlich auch private Krankenhäuser oder private Träger auf den Markt kommen und versuchen, mit Krankenhäusern Gewinne zu machen. Ja, das ist deswegen problematisch, weil diese Gewinne ja nicht mehr wie bei kommunalen Krankenhäusern in die Versorgung wieder zurückfließen. Also wenn ein kommunales Krankenhaus Gewinne macht, ja, wenn das möglich ist, dann werden die diese Gewinne nutzen, um wieder die in die Patientenversorgung zu investieren, weil diese nicht irgendwo abfließen. Bei privaten Trägern ist halt so, dass ein Teil der Gewinne auch noch an die Aktionäre geht, also dem System quasi entzogen wird. Das ist so ein bisschen die Kritik an den privaten Trägern, und weshalb ich der Meinung bin, man sollte politisch dort ein Stück weit Grenzen setzen, ja, wo was die Privatisierung von Krankenhäusern betrifft, ne, weil das einfach ein öffentlicher Auftrag ist. Wie könnte das aussehen, so eine Grenze? Wie könnte man die ziehen? Ja, das ist natürlich schwierig. Jetzt kann man nicht einfach sagen, es dürfen keine Krankenhäuser mehr, Private dürfen keine Krankenhäuser mehr betreiben und so. Das ist ja auch verfassungsrechtlich bedenklich. Es geht ja erstmal darum, also warum werden Krankenhäuser verkauft jetzt von kommunalen Trägern? Sie werden deswegen verkauft, weil sie eben, wie ich ja gezeigt habe, am Beispiel Offenbach, so große Schulden haben, weil die Kommunen nicht mehr in der Lage sind, diese Krankenhäuser zu finanzieren. Und natürlich, wenn ich irgendwo die Krankenhäuser in die Lage, also wenn ich die Krankenhäuser, die notwendig sind, ja, und die wichtig sind für die Versorgung der Patienten, wenn ich die in die Lage versetze, auch ein ausreichendes Einkommen zu erzielen, um die Mitarbeiter zu bezahlen und eine vernünftige Patientenversorgung zu leisten, ohne dass ich ständig irgendwo gucken muss, dass meine Fälle steigen oder dass ich irgendwie an der Abrechnung was schraube oder sonst was oder Leute entlasse. Ja, also wenn die Krankenhäuser, die wirklich notwendig sind, genügend Geld bekommen, dann besteht auch das Interesse gar nicht mehr, die an private Träger zu verkaufen. Ja. Also müssten im Prinzip die Kommunen besser mit Geld ausgestattet werden, damit die Kommunen es auch besser an die Krankenhäuser weitergeben könnten, oder? Ja, ich meine, also wie gesagt, man müsste natürlich, ich glaube, es macht Sinn, erstmal zu gucken, wirklich ehrlich zu gucken, ja, also offen und auch ne, jetzt ohne, dass man andere Interessen in den Vordergrund rückt, einfach zu gucken, was für Krankenhäuser brauchen wir für die Versorgung. Ja? Und dass man dann irgendwelche Wege findet, wirklich zu sagen, okay, die Krankenhäuser, die wir für die Versorgung brauchen, und das sind, auch wenn die Krankenhausgesellschaften das sagen, aber das sind nicht alle, die im Krankenhausplan sind, weil es Orte gibt, wo die Krankenhausdichte doch extrem hoch ist. Mhm. Ja? Aber die Krankenhäuser, die wir brauchen, dass die dann eben über das System oder über irgendein Entgeltsystem ja dann genügend Ausstattung haben, um auch vernünftig betrieben werden zu können. Mhm. Das ist eigentlich das politische Ziel, was auf Bundesebene an dem Punkt dahinter stehen muss. Mhm. Und auf kommunaler Ebene muss natürlich das Interesse bestehen, solche Krankenhäuser auch wirtschaftlich zu betreiben. Ja, das ist so ein bisschen das Problem auf kommunaler Ebene, dass dort gelegentlich dann Krankenhauspolitik auch so ein bisschen Parteipolitik ist, wenn du weißt, was ich meine. Ja. Also dass da natürlich auch Interessen befriedigt werden von irgendwelchen Leuten, denen man irgendwelche Posten verschafft und nicht unbedingt jetzt immer der qualifizierteste Geschäftsführer genommen wird, sondern vielleicht auch einer, der einem besser ins Bild passt, und dass die Politik, die Lokalpolitik oder die Kommunalpolitik sich auch gelegentlich mal in den Krankenhausbetrieb in irgendeiner Form einmischt, ja, und sagt, ich will aber, dass das jetzt hier so läuft, ob das jetzt wirtschaftlich sinnvoll ist oder nicht. Und bei den Privaten ist es halt so, dass es da natürlich entsprechende Konzernvorgaben gibt, die sich nur nach wirtschaftlichen Gewichtspunkten richten, ja. Und da sind einfach andere Maßstäbe, und da ist dann die Politik auch draußen. Wenn das Krankenhaus verkauft wird, ja, dann hat die Politik da im Krankenhausbetrieb nicht mehr viel zu melden. Ja. Weil es dann einfach ein Wirtschaftsunternehmen ist. Genau. Ja. Und also da hat so, glaube ich, auch die Politik sich nicht immer optimal verhalten, auch auf kommunaler Ebene. Ich meine, die Freigemeinnützigen, die haben auch gelegentlich Schwierigkeiten, aber da ist das nicht ganz so schlimm, weil die halt auch, also Kirchen können ja manchmal sehr gut wirtschaftlich denken. Also da gibt es dann noch andere Probleme. Ja. Gut, mit deinem Vortrag bist du, glaube ich, durch soweit, ne? Mhm. Okay, ich glaube, wir haben da jetzt schon eine ganze Menge gehört. Es ist doch etwas länger geworden, als wir gedacht haben, aber ich fand es sehr interessant. Ich hoffe, unsere Hörer finden es auch sehr interessant. Ich würde sagen, wir machen erstmal Schluss an dieser Stelle. Und genau. Wenn da noch Rückfragen sind, können die sicherlich noch gestellt werden, ja. Oder? Ja, klar. Gut, wunderbar. Okay. Dann danke ich dir erstmal. Ja, gerne. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Podcast jetzt abonnieren unter krähennest.piratenpartei-nrw.de.